Hallo, hallo, hallo, good morning. Hallo, hallo, hallo, guten Morgen. So, Paul continues after he says, are you taking sides? Nachdem Paulus gesagt hat, ergreift ihr Partei, fährt er fort. He says, if so, this proves that you are living your life centered on yourselves. Wenn das zutrifft, ist dies ein Beweis dafür, dass ihr euer Leben auf euch selbst konzentriert lebt. Oh, he talks again about being dominated by the mindset of the flesh. Er redet wieder davon, dass man von der Denkweise des Fleisches beherrscht wird. He says, you are centered on yourselves and you're dominated by the mindset of the flesh. Er sagt, ihr seid auf euch konzentriert und werdet von der Denkweise des Fleisches beherrscht. Ah, Reinhard, I think Paul is wrong here. Ach, Reinhard, ich glaube, Paulus liegt hier falsch. How can he say that I am concentrated on myself when I'm concentrated on helping the other person who is right? Wie kann er sagen, dass ich auf mich selbst konzentriert bin, wenn ich mich darauf konzentriere, der anderen Person zu helfen, die im Recht ist? How do you know which person is right? Woher weißt du, welche Person recht hat? How do you know what's in the heart of a person? Wie kannst du wissen, was im Herzen eines Menschen vorgeht? We never know. Wir wissen es nicht. We need to stop to judge people and situations because only Jesus knows these things. Wir müssen aufhören, über Menschen und Situationen zu urteilen, denn nur Jesus kennt diese Dinge. The truth is, if we are taking side, we make the choice to judge who is right and who is wrong. Die Wahrheit ist, wenn wir Partei ergreifen, entscheiden wir uns dafür zu urteilen, wer Recht und wer Unrecht hat. So that's being self-centered. Das ist also egozentrisch. I know, I choose, I make what I want to do. Ich weiß, ich entscheide, ich mache, was ich will. But you know what's the worst thing in this whole sentence that Paul says. Aber weißt du, was das Schlimmste in diesem ganzen Satz ist, den Paulus sagt? At least in my understanding. Zumindest nach meinem Verständnis. The worst thing that I have here is, look how he finishes this verse. Das Schlimmste ist, wie er diesen Vers abschließt. And you are behaving like unbelievers. Und ihr verhaltet euch wie Ungläubige. So how do we expect to reach the unbelievers with the gospel if we act like them? Wie sollen wir die Ungläubigen mit dem Evangelium erreichen, wenn wir uns wie sie verhalten? You know, we need to be light in order to change the darkness. We can't be darkness in order to conquer the darkness. Wir müssen Licht sein, um die Finsternis zu verändern. Wir können nicht Finsternis sein, um die Finsternis zu besiegen. I remember one day when God woke me up and told me that he's very sad for how badly his children represent him. Ich erinnere mich daran, als Gott mich eines Tages aufweckte und mir sagte, dass er sehr traurig darüber ist, wie schlecht ihn seine Kinder repräsentieren. So, when you take side, you're actually acting like an unbeliever. Wenn du also Partei ergreifst, verhältst du dich tatsächlich wie ein Ungläubiger. Let's go to verse 4. Gehen wir zu Vers 4. For when you divide yourselves up in groups, denn wenn ihr euch in Gruppen aufteilt, a Paul group, eine Paulus-Gruppe, an Apollos group, und eine Apollo-Gruppe, you're acting like people without the Spirit's influence. Verhaltet ihr euch wie Menschen ohne den Einfluss des Geistes. Do you know, this statement, in my understanding, it shows the true greatness of the Apostle Paul. Nach meinem Verständnis zeigt diese Aussage die wahre Größe des Apostels Paulus. Because there was a group of people that said, I am of Paul. Denn es gab eine Gruppe von Menschen, die sagten, ich gehöre zu Paulus. So Paul could have said, hey, listen guys, I'm the one who started this church. I'm the man of God there. Stop comparing me with other people and thinking the other people are as good as I am. Da hätte Paulus auch sagen können, hey, hört zu, Leute, ich habe diese Gemeinde gegründet. Ich bin hier der Mann Gottes. Hört auf, mich mit anderen Leuten zu vergleichen und zu denken, dass die anderen genauso gut sind wie ich. But Paul was telling them that even to take his side was wrong. Paulus sagte ihnen, dass es sogar falsch ist, sich auf seine Seite zu stellen. And not only did he tell him that's wrong, he said you're now acting without the Spirit's influence. Er sagte ihnen nicht nur, dass es falsch ist, sondern auch, dass sie jetzt ohne den Einfluss des Geistes handeln. We will see later why this is so important. Wir werden später sehen, warum das so wichtig ist. So, there in this church in Corinth, here's what you need to understand. In dieser Gemeinde in Korinth musst du Folgendes verstehen. There were people who chose certain ministers over other ministers. Es gab Menschen, die bestimmte Diener über andere Diener stellten. And that's what Paul said. is something that must never happen because it's not according to the Spirit of God. Genau das, so sagt Paulus, darf niemals geschehen, denn das entspricht nicht dem Geist Gottes. The Holy Spirit will never do that because he knows it's all about Jesus, not about Paul and somebody else. Der Heilige Geist wird das nie tun, denn er weiß, dass sich alles um Jesus dreht. Es geht weder um Paulus noch um jemand anderen. So Paul continues to go into verse 5. Also schreibt Paulus in Vers 5 weiter und sagt, and he says, who is Apollos? Wer ist eigentlich Apollos? Or who is Paul? Oder wer ist Paulus? Aren't they both just servants through whom you believed our message? Sind wir nicht beide nur Diener, durch die ihr unsere Botschaft geglaubt habt? Now you see, Apollos and Paul, they were partners in the ministry. Du siehst also, Apollos und Paulus waren Partner im Dienst. Obviously, both of them together preached the gospel. Now, this is what Paul is saying here. Offensichtlich haben sie beide zusammen das Evangelium gepredigt, was Paulus hier auch sagt. But Paul made it very clear that he or Apollos, neither of them are important. Doch Paulus stellt hier klar und deutlich fest, dass weder er noch Apollos wichtig sind. I mean, it's really interesting. Das ist wirklich interessant. He says, who is Apollos really and who is Paul? Er sagt, wer ist eigentlich Apollos und wer ist Paulus? And then he's saying that they are both servants. Dann sagt er, dass sie beide Diener sind. Listen. Hör zu. If they are both servants, wenn Paulus und Apollos beide Diener sind, that means there has to be a master. Bedeutet das, dass es einen Meister geben muss. And if there is a master, wenn es einen Meister gibt, you can't take the side of the servant, you have to take the side of the master. Kannst du nicht auf der Seite eines Dieners stehen, du musst dich auf die Seite des Meisters bringen. And this is the exact point that Paul is trying to make here. Genau das ist der Punkt, den Paulus hier zum Ausdruck bringen will. He's trying to tell them that the moment you take side of anyone that God used, you are actually not understanding that it's all about the Lord. Er versucht ihnen zu sagen, dass sie in dem Moment, in dem sie sich auf die Seite von einer Person stellen, die Gott verwendet, eigentlich nicht verstehen, dass es nur um den Herrn geht. See, Paul never saw himself as the great, powerful apostle and man of God. Paulus hat sich selbst nie als den großen, mächtigen Apostel und Mann Gottes gesehen. Paul understood that he is nothing but a servant of the Most High God. Paulus verstand, dass er nichts anderes war als ein Diener des höchsten Gottes. And as a servant of the Most High God, he knew he had to give account to God and not to man. Und als Diener des höchsten Gottes wusste er, dass er Gott und nicht den Menschen Rechenschaft ablegen muss. So whose side are you? Auf wessen Seite stehst du? When there's people in a conflict and they're trying to get you to take side, wenn Menschen im Streit sind und versuchen, dich auf eine Seite zu ziehen, just tell them always very simple. Sag ihnen ganz einfach. Actually, let me tell you what side I will take. Ich sage euch, für wen ich Partei ergreife. I'm going to take the side of the Lord. Ich stelle mich auf die Seite des Herrn. Because everybody else is nothing more than a servant, even though they're the most powerful, amazing people of God. Denn alle anderen sind nichts weiter als Diener, auch wenn sie die mächtigsten und wunderbarsten Menschen Gottes sind. I've seen too many church situations where people were forced to take side, and that's a sign of immaturity. Ich habe schon zu viele Situationen in Gemeinden erlebt, in denen Menschen gezwungen wurden, Partei zu ergreifen. Das ist ein Zeichen von Unreife. Don't do that. Tu das nicht. See you tomorrow. Bis morgen.